mich lang nicht mehr berührt. Deinen Blick hab ich nicht mehr gespürt. Meine Wut wird erstickt durch Dankbarkeit für deine Liebe in der Vergangenheit. Doch mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz. Ich will dich greifen, kneifen und zum Abgrund schleifen. Will ich drehen, sehen und will dich verstehen. Jenseits der Komfortzone, jenseits der Komfortzone. Doch mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz. Mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz ist so einsam, mein Herz. Ich will dich locken, rocken, blocken, schocken, will dich wecken, necken, lecken, schrecken und anecken, denn immer nur